لطفي الله Belohn wir ihn, bitten ihn um Hilfe, lehnen ihn um Verzeihung an und wenden uns zu ihm. Wen Allah erschleichtet, den kann niemand irreleiten. Und wen Allah irregehen lässt, für den gibt es keinen, der ihn rechtleitet. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Ihn alleine, der keine Gefährten hat. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Und wie ihr euch erinnern könnt, sprachen wir letztens über diejenigen, die Allah liebt, und die anderen, die Allah hasst. Und Allah spricht über sie im Koran mehrmals. Indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah liebt die Gutestunden. Wer sind die Gutestunden? Eine Eigenschaft zum Beispiel, und wir sagten euch, dass wir wahrscheinlich 20 Freitagsreden darüber machen werden. Allah sagt das im Koran ganz klar. Und Allah, und das ist zum Beispiel, Allah sagt, seid gut zu allen Menschen. Und besonders, Allah sagt, und Allah subhanahu wa ta'ala hat beschlossen, dass ihr sollt Allah einzig und alleine anbeten, und danach sagt er, und seid gut zu den Eltern. Und das ist heute leider ein Mangel in unserem Leben. Und heute, wie viele Mütter haben heute Tränen gelassen, weil ihre Kinder sie nicht gut behandeln. Wodurch Allah subhanahu wa ta'ala darauf aufruft, gut zu sein zu den Eltern, tugendhaft zu sein gegenüber den Eltern. Und subhanallah, du siehst, viele Eltern zeigen keine Härte, obwohl die Kinder hart zu ihren Eltern sind. Eine Mutter bekam Schläge von ihr Sohn, und als er wegrennen wollte, ist er gestolpert und sein Bein war gebrochen oder brach in dem Moment, wo er gestolpert ist, und die Mutter erschreckte sich in dem Moment und fing an zu weinen, Angst um ihr Kind, obwohl der Sohn sie geschlagen hat. Obwohl das Kind gerade seine Mutter auf den Kopf geschlagen hat und sie blutet, sondern dass während das Blut ihr vom Kopf floss, ist er weggerannt und erst gestolpert. Und subhanallah, hier sehen wir, dass Allah hier die Liebe und die Barmherzigkeit im Herzen der Mutter gegenüber den Kindern eingepflanzt hat. Als ein Sahabi kam zu dem Propheten, einer der Muslime, und sagte, ich sehe, du küsst Al-Hassan und Al-Hussein. Ich habe nie meine Kinder geküsst. Und dann sagt der Prophet zu ihm, was sollen wir machen, oder was soll ich machen, dagegen derjenige, der dein Herz hart gemacht hat. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hat dein Herz hart gemacht. Dein Herz ist hart. Und er wiederholt sich, der Chef wiederholt sich, wir sehen oft Härte von den Kindern gegenüber ihren Eltern, Und die Eltern antworten mit Milde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah erschuf euch in Schwäche oder mit Schwäche. Und Allah machte euch stark, nachdem ihr klein wart, ihr wart bedürftig. Ihr wart bedürftig, dann macht euch Allah groß, dann wart ihr stark. Aber Allah subhanahu wa ta'ala brachte euch zurück zu einem schwachen, Zustand. Und du brauchst mehr Zuneigung und Hilfe als ein Kind. Deswegen darfst du nicht hochmütig werden. Und damit diese Gesellschaft funktioniert, damit dieser Kreis sich schließt, müssen die Kinder gut sein zu den Eltern, weil irgendwann werden die Eltern alt, gebrechlich und sie benötigen die Hilfe von ihren, Kindern. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala das gemacht, um die Kinder damit zu prüfen, ob die Kinder, wenn die Eltern Hilfe brauchen später, indem sie alt werden, ob die Kinder da sind. Und das geht nur, wenn die Eltern ihre Kinder diese Tugenden beibringen. Der Koran befiehlt uns, wenn deine Eltern das Alter erreicht haben, also das Alter hier ist gemeint, wenn sie alt geworden sind, dann sollst du nicht zu ihnen pfui sagen, sie zurückweisen. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns, dass du ihnen beistehst. Und die Gelehrten sagen das Wort Uff oder Pui. Pui ist eine Übersetzung, aber Uff, sagen die Gelehrten, das ist das Mindeste an Luft oder an der Stimme, was aus deinem Mund rauskommen kann. Was Kleineres kann nicht aus deinem Mund rauskommen, wo Luft aus deinem Mund kommt. Und dieses Uff, nicht mal das darfst du gegenüber deinen Eltern sagen. Das heißt, dieses leichte so ausatmen. Und dein Weg ist in Richtung Hölle. Und weiter, du sollst sie nicht anschreien. Und du sollst sie nicht anmeckern. Und sag weiter Allah subhanahu wa ta'ala und sprich zu ihnen gebietige Worte, gute Worte. Und sprich dich mit ihnen so abweisen, indem du mit deiner Hand. Und dein Vater sagt, sei ruhig, was redest du dort? Keine Ahnung. Du lässt sie nicht aussprechen. Du bist alt. Du verstehst die Sachen nicht. Da müssen wir aufpassen, liebe Brüder und Schwestern. Allah sagt ihnen nicht auf und schreit ihnen nicht an und sagt ihnen gute Worte. Oder sanfte, was er sagt, sanfte Worte. Sanft. Und du sollst dich, sinngemäß übersetzt, du sollst dich bescheiden, gesenkt, demütig und pass auf, Allah subhanahu wa ta'ala ruft nur in einem Fall, wo wir demütig sein sollen, außer gegenüber Allah. Aber es ist eine andere Demut. Natürlich, Demut gebührt nur Allah. Aber nur in diesem Fall sagt Allah im Koran auch demütig gegenüber den Eltern. Was entnehmen wir daraus? Wie wichtig es ist und wie viel Wert Allah den Eltern gegeben hat. Daraus entnehmen wir das. Er sagt zum Beispiel, der Vater verliert alle seine Zähne und sein Vater und der Sohn, das ist so ein Beispiel, aber es kann auch Tatsache sein, dass der Sohn zum Beispiel sich nicht kümmert um die Zähne seines Vaters, indem er ihm keine neuen Zähne machen lässt. Ja? Und pass auf, so wie du mit deinen Eltern umgehst, so wird Allah subhanahu wa ta'ala genau deine Kinder, dasselbe mit dir auch, die werden zu dir genauso so, wie du zu den Eltern warst. Allah sagt, wenn ihr gut seid, seid ihr gut zu euch selbst. Und wenn ihr schlecht seid, ist es nur auf euch zuzuführen. Wenn du gut zu deinen Eltern bist, wenn du gut zu deinen Eltern warst, hast du letztendlich erstmal dir einen Gefallen getan. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dich dafür belohnen wird. und das Gutsein gegenüber den Eltern. Und das Gutsein gegenüber den Eltern kann dein Weg zum Paradies sein. Deswegen klopf an der Tür des Paradieses bei deinen Eltern. Sei gut zu ihnen. Und sei ihnen ein Gefährte, Sünder, sagt Allah. Nimm sie dir als Gefährte, als Freunde. Oder Gefährte, besser gesagt. Hört. Und passt auf an die Brüder, die verbieten ihre deutschen Frauen, wenn sie zum Beispiel deutsche Frauen heiraten, und sie verbieten, dass ihre deutschen Frauen zu ihren Eltern gehen, weil sie mit der Ausrede kommen, ja, sie sind keine Muslime. Nein, das ist nicht der Islam. Jetzt hört die Verse im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala ruft zu dem Gutsein gegenüber den Eltern, und das beschränkt sich nicht nur auf den Islam oder auf die Muslime, es ist allgemein. Und als Asma gekommen ist, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, sei tugendhaft zu deinen Eltern, zu deiner Mutter, auch wenn sie keine Muslime ist. Das hat der Prophet gesagt. Sallallahu alaihi wasallam. Das ist der Weg, ein breiter Weg zum Paradies. Und deswegen gut zu deinen Eltern, mit Zunge und mit Taten. Und hier ein weiterer Hadith des Propheten Muhammad sallam. Und schaut, was der Koran sagt gegenüber das Recht, was er dazu sagt, zum Recht der Eltern. Das ist ein Befehl Allah. Wir nehmen diesen Vers. Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Allah sagt uns, Allah hat beschlossen, dass ihr sollt gut sein zu euren Eltern. Tugendhaft sein gegenüber euren Eltern. Das hat Allah beschlossen. Für die Menschheit. Allah kann sein, du widersetzt dich einem Gesetz in Dienstzeit. Allah kann sein, du wirst dafür eingesperrt. 24 Stunden, ein Jahr, zwei Jahre, 15 Jahre. Aber dann bist du frei. Aber Allahs Gebote nicht zu widersetzen. Du hast keinen anderen Weg, außer zu Allah zurück. Und du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Und wenn Allah befiehlt dir, dass du Recht schaffen, oder dass du gut sein sollst zu deinen Eltern, das ist ein Befehl, den Allah über die sieben Himmel beschlossen hat für die Menschen. Und hier sagt Allah Al-Insan, hat gesagt Al-Muslimin, hat gesagt, die Muslime haben wir befohlen, dass sie sollen gut sein zu ihnen. Allah sagt, die Menschen. Das ist ein Befehl an die Menschen. Und das ist die. Und hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die Vorzüge der Mutter gegenüber das Kind. Warum wir gut sein sollen zu unseren Eltern, oder besonders unserer Mutter, weil Allah sagt uns, sie trug dich in ihrem Bauch 9 Monate. Und sie hat sich um sein Erziehen angestrengt. Und er hat ihre Zeit für dich geopfert. Und du wirst dir das niemals zurückzahlen können. Besonders auch allgemein deinen Eltern. Und er sagt, wie viele hier in Deutschland lebende Söhne und Töchter, und du, deine Eltern leben woanders, in einem anderen Land, und sie würden dich gerne sehen, und du, subhanallah, wegen Geld, vielleicht damit du nicht Geld ausgibst, oder weil du jetzt keine Zeit hast, dass du dir vielleicht andere Wünsche erfüllen willst mit diesem Geld, anstatt deinen Eltern besuchen zu gehen. Und Und dann werden irgendwelche Videoaufnahmen geschickt zu den Eltern oder Fotos. Alter, was ist das? Deine Mutter will dich umarmen, dein Vater will dich umarmen. Wie die Liebe, wie diesen Kontakt. Er sagt, möchtest du das Grab deiner Mutter umarmen eines Tages und du wirst das bereuen? Oder möchtest du deine Mutter am jüngsten Tag treffen und du bist enttäuscht und verzweifelt, weil du deine Mutter nicht besucht hast? Er sagt, du brauchst das, weil das ist die Barmherzigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala schickt dir Barmherzigkeit und Segen in deinem Leben, wenn du dich nach deinen Eltern, wenn du dich um deine Eltern kümmerst und sie besuchst und gut zu ihnen sprichst. Jemand, der spricht mit seinen Eltern, der mit seinen Eltern abwertend spricht oder der sie nicht anruft, er kommt in diese Ayah, wo Allah sagt, wo das Gegenteil, wo Allah sagt, und sein gut zu seinen Eltern, das Gegenteil ist genau, dass der ist schlecht zu ihren Eltern und sein Weg ist die Hölle. Laut Koran, das ist die Basis. Natürlich, ob liebt Allah, ob er ihn verzeiht oder nicht. Aber das Urteil ist, dass er in die Hölle geht, laut Koran. Und viele der Eltern, wir haben gesehen, dass viele, die verreist sind, in zum Beispiel hier in andere Länder, und die Eltern sind in der Heimat geblieben, und viele sind zum Beispiel nach Jahren zurückgekehrt und haben vorgefunden, dass die Eltern nicht mehr leben. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, laut einem Hadith, wer nicht barmherzig ist, er bekommt keine Barmherzigkeit. Das heißt, willst du barmherzig sein? Willst du Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala haben? Willst du, dass Allah mit dir barmherzig ist und dir verzeiht? Dann sei barmherzig mit dem Erdenbewohner. Sogar wenn deine Eltern sogar verrückt sind, sollst du gut zu ihnen sein und sie nicht abweisen. Und außer die Strafe wird nur die Hölle sein. Deswegen, meine lieben Brüder, hört diese Beispiele an. In der Zeit, als der Prophet gestorben ist, in der Zeit damals der Muslime, nach dem Tod des Propheten, einer der Väter, ein Vater und ein Sohn, wurden eingesperrt. Und der Sohn war gut zu seinem Vater. Und er wusste, dass sein Vater die Kälte nicht erträgt. Er war 80 Jahre alt. Und der Vater achtete, der alte Mann achtete auf die Gebete, auf die fünf Zeiten. Und das Wasser war sehr kalt. Und er packte das Wasser, der Sohn packte das Wasser in einem kleinen Gefäß über eine Kerze, damit das Wasser warm wird. Schaut mal, welche Stufe die Tugend erreicht hat gegenüber seinen Eltern, gegenüber seinem Vater. Dass er das Wasser aufwärmt, vorher aufwacht und ihn das Wasser warm macht, damit er Wudu macht mit einem warmen Wasser. Gebet war schon nur mit einem warmen Wasser. Er sagt, wie ist es aber, wie einige planen, ihre Väter oder ihre Mutter zu töten, wegen Erbschaft. Oder diejenigen, die sie verbieten, ihre Eltern, dass sie ihre Enkel sehen. Ihre Enkelkinder sehen. Warum das? Der eine, die Geschichte, die wir gerade über das Gefängnis euch erzählt haben, und wir sahen gerade, wie der eine Junge das Wasser warm gemacht hat für seinen Vater. Und nimmt euch ein Beispiel. Ihr seht, wie die Menschen früher gesund waren, also jetzt im Herz betrachtet, dass er das Wasser, dass sie das Wasser, wie sie das Wasser aufgewärmt haben. Auch eine andere Geschichte. Jemand nahm die Flasche und wärmte sie mit seiner Körperwärme an, damit sein Vater mit dieses aufgewärmte Wasser eine Gebetswaschung macht. Jetzt stellt euch mal vor, einer von uns, er entblößt seine Eltern in Diesseits, indem er seine Eltern missachtet und schlecht über sie redet. Und die waren diejenigen, die nicht geschlafen haben, solange du nicht geschlafen hast. Und sie haben nicht gegessen, bis du gegessen hast. Und sie haben vielleicht das Letzte, was sie haben an Essen, sich vorenthalten, um dir das zu geben. Haben wir das alles vergessen gegenüber unseren Eltern? Und wenn du liebst Allah, dann liebe deine Eltern. Weil Allah liebt die gute Sünden. Deswegen sei gut zu deinen Eltern, damit Allah dich liebt. Und dann ist die Sache erledigt, wenn Allah dich liebt. Das ist ein Segen, eine Garantie von Allah, dass du ins Paradies eintretest. Die Eltern. Als die eine Frau, eine andere Geschichte, zu ihrem Ehemann gesagt hat, ich kann nicht mehr mit seinem Vater zusammenleben. Er geht mir auf die Nerven. Er ist unerträglich geworden. Und der, subhanallah, schaut, was der eine Mann, was der Ehemann gesagt hat. Und dann sagt der Sohn zu ihm, ich mache dir ein Zimmer klar in der Moschee, wo du schlafen kannst. Er wollte los. Der hat ein bisschen noch Erziehung gehabt. Er hat ihn nicht auf die Straße geschmissen, sondern in die Moschee. Ich mache dir ein schönes Zimmer bereit in der Moschee. Und der Vater meinte, ich habe kein Problem damit. Und er nahm seinen kleinen Sohn, der war 7 Jahre alt. Und er wollte ein paar Möbel oder ein paar Möbel einkaufen, damit er das für seinen Vater in der Moschee einrichtet. Und als der kleine Junge zu seinem Vater gesagt hat, Papa, für wen kaufst du das? Ich kaufe das für deinen Großvater, damit ich ihm ein Zimmer bereit mache in der Moschee. Damit er darin wohnt. Jetzt hör zu, was der Kleine sagt. Und wann kaufen wir dir so etwas, mein Papa? So, ja, nach dem Motto, wann werden wir für dich auch solche Möbelstücke kaufen? Und dann hat er angefangen zu weinen. Der Vater hat sich gewundert, wer war derjenige, der diesen Jungen diese Weisheit sprechen gelassen hat? Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann hat er sich geschworen, dass er unter die Füße seines Vaters, das heißt auf Arabisch, dass er so lange bei ihm bleiben soll, bis der Vater stirbt. Oder die Geschichte, als der eine Sohn seinen Vater mit in die Wüste mitgenommen hat, hat zu ihm gesagt, komm, lass uns mal eine Rundfahrt machen. Spaziergang. Und dann hat der Vater zu dem Sohn geschaut. Er sagt, wohin willst du mit mir, mein Sohn? Ich bin mit dir mitgegangen. Ich habe dich mitgenommen, um dich zu töten, sagt der Sohn zu seinem Vater. Und dann sagt der Vater zu seinem Sohn, wenn du mich töten willst, dann töte mich bitte da auf diesem Felsen, weil dort habe ich meinen Vater getötet, also seinen Großvater von mir. Was haben wir gesagt? So wie ihr handelt, so wird es zurück auf euch, so wird es auf euch zurückkommen. Was du mit deinem Vater machst, das wird dein Sohn mit dir auch machen. Was du mit deiner Mutter machst, das wird mit dir auch gemacht. Wenn du deine Mutter zum Lachen gebracht hast, werden sie dich zum Lachen bringen. Und wenn du sie zum Weinen gebracht hast, dann werden sie dich zum Weinen bringen. Und wenn du sie bloßstellst, werden deine Kinder dich bloßstellen. Und wenn du sie wegschmeißt, werden deine Kinder dich irgendwann wegschmeißen. Eine andere Geschichte. Ein Mann geht mit seiner Frau zum Juwelier. Und der Mann kauft seiner Ehefrau Gold und die Mutter von dem Mann ist dabei und sie trägt das Kind. Er sagt, leider, heute sind die Eltern die Sklaven der Kinder geworden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala stirbt nicht. Allah ist da, der alles bewacht und sieht. Tu, was du willst, so wie du umgehst, wird mit dir umgegangen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat alles geschaffen und Allah hat die Zustände geschaffen, die Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Weisheit dann einsetzt. Und dann hat Allah, dann hat der Ehemann seiner Frau Gold eingekauft. Und die Mutter kriegt das Kind und beobachtet. Und dann hat sie dem Goldverkäufer gesagt, ich möchte diesen kleinen Ring haben. Vielleicht 80 Dirham, umgerechnet wie viel Euro, vielleicht 30 Euro, 20 Euro. Das ist deine Mutter, subhanallah. Das ist deine Mutter. Er sagt, nicht das, dass du dich voll aufputzt mit Kleider und Gold und deine Ehefrau und dann, wenn ihr etwas nicht braucht oder schöne Möbel, dass ihr den Abfall deinen Eltern gibt. Pass auf. Wir reden gerade über die Strafen diesseits. Aber es gibt auch eine Strafen jenseits und darüber reden wir nächstes Mal. Beim Kassieren, das kostet so und so viel und dazu kommt der Regen. Und der Mann ist wie ein Vulkan explodiert. Und er sagt der Mutter, warum hast du diesen Ring genommen? Und dann sagt sie, du hast doch deine Frau eine Menge von Gold gekauft. Ein Kilo Gold. Was ist dieser Ring? Ein Ring, subhanallah. Also wie viele Kleider haben heute unsere Ehefrauen? Aber haben wir heute unsere Mutter einmal ein Kleid gekauft? Lassen wir das beiseite. Wenn deine Frau 5 Stunden kurz weg war, oder 24 Stunden weg war, du flüchtest aus. Aber rufen wir unsere Eltern oder unsere Mutter einmal am Tag an oder einmal in der Woche oder einmal in 2 Wochen an oder einmal im Monat rufen wir unsere Mutter an. Tun wir so etwas? Ist das nicht die Verwandtschaftsbande pflegen, wozu Allah aufgerufen hat? Du konntest nicht. Du warst in einer Situation, wo du nicht dir selber Essen geben konntest. Du wärst verhungert, wenn deine Mutter nicht da wäre. Und du hättest dich selber nie zudecken können, wenn deine Mutter nicht da wäre. Und du hättest niemals auf die Toilette gehen können, wenn deine Eltern nicht da wären. Und heute sagen die Kinder zu den Eltern, ja, wir sind schlecht zu euch, weil ihr uns auch schlecht behandelt habt. Ihr habt meinen Bruder mehr geliebt, meine Schwester mehr geliebt, ihr habt mir nicht das gegeben, ihr habt mir das nicht gegeben. Nein. Du vergisst all die guten Taten, die sie dir gegenüber gemacht haben und siehst nur den einen Fehler, und es sind auch Menschen, die Fehler machen können. Und siehst nur diesen Fehler. Ist das Gute gegenüber den Eltern? Und ist das, was Allah uns auch befohlen hat? Al-Shafi'i sprach über. Al-Shafi'i sagt zu diesem Vers: Tue das, was Allah braucht, Allah, oder wozu Allah dich aufgerufen hat. Sei tugendhaft zu deinen Eltern. Es wird nicht verlangt, dass wir nur trinken, essen. Es geht nicht darum, dass wir essen, trinken, geben und Kleidung. Nein, dass wir ihnen helfen, dass er gute Taten verrichten kann. Und dass du Dua für ihn machst. Wie Suleiman alayhi salam Dua gemacht hat für seine Eltern. Er sagt, mein letzter. Als ich meinen Vater letztens verabschiedet habe, der Chef sagt, mein Vater hatte ein bisschen Schulden, und als ich mich von ihm verabschieden wollte, und er spricht gerade über seinen Vater. Und er sagt zu seinem Vater, kümmere dich nicht um die Schulden, Vater. Ich möchte, dass du stirbst zwischen deinem Gebetsplatz und zwischen dem Koran. Und er sagt, er ist so gestorben. Er ist so gestorben. Und mach so, lass deine Mutter für dich Dua machen. Und pass auf, wehe dir, deine Mutter stirbt und deine Mutter ist zornig dir gegenüber. Nein, bring dazu deine Eltern, dass sie für dich beten, dass sie Dua für dich machen. Wenn ihr seid rechtschaffen und Allah subhanahu wa ta'ala wird gemäß deine Taten mit dir umgehen. Und jetzt für diejenigen, die ihre Eltern lange nicht gesehen haben, sie sollen jetzt ein Ticket kommen und ihre Eltern besuchen gehen. Vielleicht siehst du sie nicht mehr. Nie wieder vielleicht. Vielleicht stirbt sie und du siehst sie nie wieder. Auch nicht im Jenseits. Vielleicht ist sie im Paradies, in der Hölle oder umgekehrt. Und wenn du mit deinen Eltern nicht telefoniert hast, lange nicht telefoniert hast, dann telefoniere mit, dann ruf sie an. Lass uns einen Weg eingehen, der uns zum Paradies führt. Und wenn Allah in einem sinngemäßen Hadith, wenn deine Eltern mit dir zufrieden sind, ist Allah mit dir zufrieden. Und wenn deine Eltern dir zornig sind, auf dich sauer sind, ist Allah auf dich sauer. Und seid froh, dass noch euer Eltern leben. Seid froh, Wallahi, seid froh, dass euer Eltern noch leben. Geht zu ihnen. Steht ihnen bei, hilft ihnen. Und geht zu den Eltern, frag ihnen, was braucht ihr? Nimm das, was ihr braucht. Aber macht Dua für uns. Ich brauche Dua für euch. Er sagt, Wallahi, wenn Allah nur ein Bittgebet von seinen Eltern akzeptiert dir gegenüber, und wenn alle Menschen und Jinns, Geisterwesen, und die, die es Schaden zufügen wollen, sie können nicht, wenn Allah das Bittgebet deiner Eltern annimmt. Als ein Sahabi kam zu Rasul Sallam, ich möchte auswandern, ich möchte in den Dschihad, ich möchte kämpfen auf dem Weg Allah. Dann hat Rasulullah gefragt, wie ist die Lage deiner Eltern? Sie sagt, gut. Wie hast du sie verlassen? Fragt Rasulullah. Und sie haben geweint. Er geht kämpfen. Die Eltern haben geweint. Dann sagt Rasulullah sagt, geh zurück. Bring sie so zum Lachen, wie du sie zum Weinen gebracht hast. Kämpfe erstmal gegen dein Ego, indem du deine Eltern zu deinen Eltern gehst und bringe sie zum Lachen, wie Rasulullah gesagt hat zu diesem Sahabi. Wie hast du deine Eltern verlassen? Er hat gesagt, sie haben geweint. Und dann hat er gesagt, geh und bring sie zum Lachen, so wie du sie zum Weinen gebracht hast. Schaut mal, subhanallah, was? Wie der Islam aufgebaut ist, wozu der Islam aufruft. Und das ist die Basis unserer Religion. Dass er immer seine Eltern im Kopf hat. Und wenn deine Eltern dich lieben, Wallahi, das ist ein Gewinn, den du dir mit kein Geld dieser Welt erkaufen kannst. Und das ist für dich, das ist ein Schlüssel, den du besitzen kannst, womit du ins Paradies eintreten kannst. Und wir können viel reden, und es gibt viele Beispiele und Geschichten. Und wir werden, inshallah, das Gute gegenüber den Eltern, aber nach dem Tod nächstes Mal behandeln. Lob gepriesen ist Allah und Segen und Heil auf den gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir bitten Allah darum, dass er uns die Frömmigkeit gibt gegenüber unseren Eltern und dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden wird. Sein Vater, seine Mutter, sie sind dein Fleisch und dein Blut. Würdest du wollen, dass dein Fleisch und dein Blut in die Hölle geht? Nein. Und wenn du imstande bist, bereit bist, in die Hölle zu gehen, dann werfe deine Eltern auch in die Hölle. Das heißt, wenn du nicht in der Lage bist, dir Schlechtes zu wollen, dann erst recht nicht auch für deine Eltern. Allah hat sie dir gegeben und sie sind ein anvertrautes Gut von Allah dir gegenüber. Und dieses anvertrautes Gut, was wirst du damit machen? Hast du es verloren gehen lassen, dieses anvertraute Gut, oder hast du es geschützt? Und wenn Allah dich fragen wird, was hast du mit diesem Recht, was hast du mit diesem Gut, dieses anvertraute Gut gemacht? Und wenn Allah dich über deine Mutter fragt, was hast du? Wie viel hast du deine Mutter geredet? Wie viel hast du sie zum Weinen gebracht oder zum Lachen gebracht? Wie oft hast du sie zum Weinen gebracht und sie traurig gemacht? Als dein Vater. Wie oft hast du ihn bloßgestellt, indem er redet, sagst du zu ihm, alter Mann, du hast kein Wissen, du hast keine Ahnung. Und als er geweint hat, hast du ihm die Tränen weggewischt? Was willst du Allah subhanahu wa ta'ala sagen? Und all diese Fragen brauchen eine Antwort. Und was sind deine Antworten? Und ein Mensch, der Verstand besitzt, er bereitet sich auf die Antworten jetzt schon in diesem Leben vor. Dieses anvertraute Gut. Wir bitten Allah von denjenigen, die das hören und auch anwenden.